Kapitel 13. Übernatürliche Versorgung. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir, und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen, 5. Mose 8, 1-7. Obwohl Gott möchte, dass wir arbeiten, und verheißen hat, das Werk unserer Hände zu segnen, gibt es auch andere Wege, über die Gott versorgen kann und es auch tut. Wie ich bereits aufgezeigt habe, ist die übernatürliche Versorgung Gottes kein Freibrief für Faulheit, wir müssen glauben, dass Gott über unendlich viele Möglichkeiten verfügt, die, die ihm vertrauen, zu segnen. Ich habe Prediger gehört, die an göttliche Versorgung glauben, aber Gott in der Weise seiner Versorgung einschränken. Sie zitieren dazu auf zwei Schriftstellen, Lukas 6,38. Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zum Esst, wird euch wieder zugemessen werden, Hervorhebung durch den Autor. Sie sagen, dass Gott uns durch andere Menschen versorgen wird. Und dann beziehen sie sich auf 5. Mose 28, wo es heißt, dass Gott das Werk unserer Hände segnen wird. Obwohl beides stimmt, sind dies keineswegs Gottes einzige Möglichkeiten, uns zu versorgen. Gott verfügt über unendlich viele Wege der Versorgung. Brauchen wir Geld? Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand, natürlich brauchen wir Geld. Wie sollten wir sonst unsere Rechnungen bezahlen? Wie sollten wir Lebensmittel kaufen oder nach dem Tanken bezahlen? Das Problem besteht nicht darin, dass wir Geld brauchen. Das Problem besteht darin, dass wir die Art und Weise einschränken, wie Geld zu uns kommt, nämlich, dass es durch unsere eigene Anstrengung und unsere eigenen Fähigkeiten geschieht. Stellen wir eine einfache Frage: Wie wird Geld hergestellt? Es wird auf Papier gedruckt. Wo kommt das Papier her? Papier wird aus Bäumen hergestellt. Wie kommen die Menschen an die Bäume, um daraus Geld herzustellen? Wer hat die Bäume überhaupt geschaffen? Gott hat sie geschaffen. So gibt es eine sehr logische und einfache Schlussfolgerung: Gott hat die Bäume erschaffen, aus denen das Geld hergestellt wird, gleich also gibt es ohne Gott auch kein Geld. Gottes Versorgung ist unbegrenzt. Vor einigen Jahren lebte meine Familie in den USA. Es war eine Zeit, in der die meisten Christen, die wir kannten, in Angst lebten, über Angst predigten und voller Angst handelten. Viele sogar sehr große Gemeinden, weltweite Dienste mit sehr gottesfürchtigen und gesalbten Pastoren fingen an, Botschaften über Angst zu predigen. In vielen Gemeinden gab es Seminare über die schrecklichen Zeiten, auf die wir in den USA zusteuern würden. Sie schulten die Menschen, wie sie durch diese schwierigen Zeiten durchkommen könnten. Sie forderten dazu auf, sich Waffen zu kaufen. Diese sollten sie vor Menschen schützen, die vielleicht kommen würden, um ihnen die Nahrungsvorräte zu stehlen. Auch viele meiner wunderbaren Freunde glaubten das. Christen wurden aufgefordert, zu Hause Vorräte anzusammeln, um im Ernstfall mindestens 90 Tage überleben zu können. Manche deckten sich mit Vorräten für ein ganzes Jahr ein, indem sie große Fässer mit haltbaren Lebensmitteln kauften. Auch die Gemeinde, in der ich Teil des Leiterschaftsteams war, begann die gleiche Botschaft zu predigen und sie energisch zu vertreten. Einige meiner besten Freunde fingen an, Vorräte anzulegen und wollten, dass ich das auch tun sollte. Ich lehnte ab. Ich erinnere mich an eine lange Diskussion, die ich mit meinem besten Freund dieser Gemeinde hatte. Er war auch einer der Leiter: Reinhard, du lässt dir eine Möglichkeit entgehen, den Ungläubigen von Jesus zu erzählen. Wenn die ganze Welt und die USA in eine verzweifelte Krise geraten und meine nicht-christlichen Nachbarn nichts mehr zu essen haben, wird es unmöglich sein, irgendwo Nahrungsmittel kaufen zu können. Dann werde ich sie zu mir nach Hause einladen, meine Vorräte mit ihnen teilen und ihnen von Jesus erzählen. Weil ich ihn gut kannte, wusste ich, dass das nicht der wahre Grund war, warum er Vorräte anlegte. Der eigentliche Grund war, dass er, wie Millionen anderer Christen auch in den USA, damals begann, ein Leben aus Angst zu leben, anstatt im Glauben voranzugehen. Als er versuchte, mich mit diesem Argument zu überzeugen, antworte ich ihm sehr ernst: Mein lieber Freund, wenn es keine Lebensmittel in den USA gibt, dann werde ich zu meinen nichtchristlichen Freunden gehen und sie zu mir nach Hause einladen. Ich werde leere Teller und Gläser vor sie auf den Tisch stellen und ihnen sagen, dass mein Gott ein Gott der übernatürlichen Versorgung ist und er sie voller Freude überreichlich mit Essen segnen wird. Dann werde ich ein einfaches Gebet des Glaubens sprechen und Gott wird übernatürlich meinen Tisch mit Essen füllen, genauso wie er viele Male in der Bibel auf übernatürliche Weise versorgt hat. Und dann werde ich ihnen von Jesus erzählen. Ich fragte meinen Freund, welches wohl das machtvollere Zeugnis wäre, seins oder meins. Er hat meine Frage nicht beantwortet.